schaust mich an und du stellst fest, wir sind allein. Nun sind die Kinder aus dem Haus, was wird nun sein? Hat unser Leben dennoch Sinn? Ist vorbei, so mittendrin. Keine Angst, wir beide kriegen das schon hin. Grad die späten Rosen blühen doch am schönsten. Und die Tage sind viel wärmer als man meint. Und ich sehe es am Glanze deiner Augen. Wieder du und ich wie einst im Mai. Und nach so vielen Jahren sind wir zwei uns treu. Und ich kann endlich ganz allein wieder zu dir zärtlich sein. Unser Leben, das beginnt.